Sosimow lachte noch mehr als vorher. »Da schau einer, wie du aus dem Häuschen bist. Was soll ich denn mit ihr?« »Ich versichere dich, du brauchst dich wenig mit ihr abzugeben. Rede bloß irgendeinen Unsinn, sprich, was du willst. Setze dich aber neben sie und rede frisch drauf los. Du bist ja außerdem Arzt, also fange an, sie zu behandeln. Ich schwöre dir, du wirst es nicht bereuen. Sie hat ein Klavier. Du weißt, ich klimpere ein bisschen. Ich kann ein kleines Lied, ein echtes russisches Lied. Bittere Tränen werde ich weinen. Sie liebt echte Volkslieder. Nun, mit einem Lied fing es auch an. Und du spielst doch Klavier, wie ein Virtuose, wie ein Meister, wie Rubinstein. Ich versichere dich, du wirst es nicht bereuen. Hast du denn was versprochen? Hast du ihr etwas Schriftliches gegeben? Womöglich ein Heiratsversprechen? Nein, nichts, rein gar nichts. Und sie ist auch gar nicht so. Tschebarow wollte sie zwar... Nun, so lass sie doch laufen. Man kann sie nicht so ohne weiteres laufen lassen. Warum denn nicht? Man kann das nicht und basta. Es ist etwas Anziehendes dabei. Warum hast du sie denn betört? Ich habe sie gar nicht betört. Vielleicht bin ich selbst betört worden, infolge meiner Dummheit. Ihr aber wird es gleichgültig sein, ob du oder ich. Nur, dass jemand neben ihr sitzt und seufzt. Es ist, Bruder, ich kann es dir nicht erklären. Es ist... Nun, du kannst doch gut Mathematik und beschäftigst dich noch jetzt damit, soviel ich weiß. Fang an, mit ihr die Integralrechnung durchzunehmen. Bei Gott, ich scherze nicht. Ich spreche im Ernst. Ihr wird es vollkommen gleich sein. Sie wird dich ansehen und seufzen. Und so wird es ein Jahr lang weitergehen. Ich habe ihr unter anderem sehr lange, 2 Tage nacheinander, vom preußischen Herrenhaus erzählt. Denn was soll man mit ihr reden? Sie seufzte bloß und schwitzte. Nur über Liebe sprich nicht. Sie wird furchtbar verlegen. Aber zeige doch, dass du nicht weggehen kannst. Das genügt. Es ist unheimlich komfortabel dort. Man ist ganz wie zu Hause. Kann lesen, sitzen, liegen oder schreiben. Man kann sogar einen Kuss riskieren. Mit Vorsicht jedoch. Aber was soll ich denn mit ihr? Ach, ich kann es dir nicht erklären. Siehst du, ihr passt ausgezeichnet zueinander. Ich habe schon früher an dich gedacht. Du wirst doch irgendwie auf diese Weise enden. Ist es dir denn nicht egal, ob früher oder später? Hier ist, Bruder, so etwas wie das Prinzip des weichen Daunenbetts. Ach, und nicht nur das allein. Hier lockt und zieht es einen an. Hier ist das Ende der Welt. Hier wirft man Anker, hat einen stillen Hafen, sozusagen den Nabel der Erde, die Essenz von Pfannkuchen, fetten Pasteten, abendlichen Samovaren, stillen Seufzern und warmen, gestrickten Jacken und geheizten Ofenbänken. Kurz, es ist, als ob du gestorben wärest und gleichzeitig doch lebtest. Von beidem die Vorteile zugleich.